Kundgabe 6421. Empfangen durch Bertha Dudder am 10.12.1955. Innige Verbindung mit Gott. Innere Stimme. Der inneren Stimme sollet ihr Gehör schenken, nach innigem Gebet zu mir. Dann könnet ihr auch sicher sein, den rechten Weg zu gehen. Denn es ist dann meine Stimme, die zu euch spricht, die euch ratet und lenket, wie es euch dienlich ist. Ein Mensch, der sich des Öfteren mit mir verbindet, der nichts tut, ohne sich mir anempfohlen zu haben, der stets mit mir Zwiesprache hält und mich um meinen Segen bittet, der wird auch stets das Rechte tun, weil ich selbst ihn nun lenke und ihm immer die rechten Gedanken vermittle, so dass sein Lebenswandel nun auch nach meinem Willen ist. Doch bedenklich ist es, wenn ihr mich aus eurem Denken verdränget, wenn ihr alles selbst zu leisten euch fähig wähnet, wenn ihr euer Leben führet ohne Gott, dann muss ich euch oft anrennen lassen, damit ihr wieder den Weg zu mir nehmet, weil ihr euch eurer Schwäche bewusst werdet. So kraftvoll ihr auch zu sein scheint, so reichlich ihr mit irdischen Fähigkeiten ausgestattet seid, euer Erdenwandel wird nicht davon beeinflusst, sondern dieser spielt sich ab meinem weisen Ermessen gemäß. Und darum werdet ihr alle euch oft in Situationen versetzt sehen, wo eure eigene Fähigkeit nichts ausrichten kann, wo ihr zu mir eure Zuflucht nehmen müsstet, um sie zu bewältigen. Ihr könnet euch zwar auch dann noch weigern, aber ihr tut gut daran, den Weg zu mir zu nehmen. Denn ich selbst locke euch dadurch zu mir, den ihr sonst vergesset. Und so wird euch auch noch viel Schweres bevorstehen. Und ihr solltet euch alle fragen, warum euer Gott und Schöpfer solches über die Menschen kommen lässet. Ihr solltet nicht glauben, dass nur der Menschen Vorgehen allein Zustände schaffet, die fast unerträglich scheinen. Ihr solltet dabei doch auch dessen gedenken, der Herr ist, über Himmel und Erde, und der solches zulässet. Und ihr solltet euch fragen, warum ich solches über euch kommen lasse. Jederzeit könnte ich das abbiegen, was Menschenwille veranlasst, oder dessen Auswirkung Kraft meiner Macht aufheben. Ich könnte es und werde es auch tun, wo ich im tiefen Glauben angerufen werde um Hilfe in dieser Not. Aber ich lasse es dennoch zu, dass die Menschen dadurch in große Not geraten, weil sie den Weg zu mir finden sollen, den sie schon lange nicht mehr gehen. Ohne mich werden sie in völliger Haltlosigkeit versinken, mit mir aber auch das Schwerste überwinden können. Und das sollen die Menschen erleben, sowohl die meinen als auch die, die den Versuch machen, mich anzurufen in größter Not. Denn ihnen wird geholfen werden, oft wunderbar. Aber auch die Ersteren werden es erfahren, dass sie ganz ohne Kraft sind, weil sie sich auf sich selbst verlassen und mich nicht zu benötigen glauben. Ich will mich selbst den Menschen offenbaren, zum Segen oder auch zum Verderben. Denn wer mich dann noch nicht erkennen will, der ist verloren für endlose Zeiten. Verlasset euch nicht auf eure eigene Stärke. Sie wird nicht genügen dem Kommenden gegenüber. Wendet euch zuvor schon an mich und erbittet euch Kraft von mir. Ich werde sie keinem versagen, der meiner gedenket in Stunden der Not. Selig aber, die mich ständig im Herzen tragen. Sie werden die kommende Notzeit nicht zu fürchten brauchen, denn über ihnen halte ich schützend die Hände gebreitet. Und wo sie auch wandeln, sie werden von Führern begleitet, die über sie wachen und ihnen alle Wege ebnen. Aber ein Sturm kommet, der alles verheeren, der viele Schlafende aufwecken und in Ängste versetzen wird, ob sie diesem Sturm werden entfliehen können. Was aber auch geschieht, es kommt von mir oder ist von mir zugelassen, um eine letzte Umkehrmöglichkeit zu geben denen, die falsche Wege wandeln. Sie alle können sich noch in letzter Stunde zu mir wenden und sie werden es wahrlich nicht zu bereuen brauchen. Denn ich nehme einen jeden an, der sich mir zu nähern sucht. Ich strecke ihm die Hände entgegen, die er nur zu ergreifen braucht, auf dass ich ihn nun ziehen kann an mein Vaterherz. Denn ihr könnet nicht selig werden ohne mich. Darum solltet ihr den Weg nehmen zu mir, der ich euch Seligkeit bereiten will, für ewig. Amen.